betäubt, enttäubt, unaufgefressen. Mit etwas noch geklauter Haut am Knochen von Wesen, die davon sich Gulasch mit Spaghettos kochen. Pädagoge, sich der Staffelschützer, Putzgesinn, deinem Zuhause und auch dein Kind. Sinne stehlen und wühlen. Wacht auf, hab Acht. Pass auf, genau, niemand vertrau. Sie sind schon nah und sind dabei, zu dir zu kommen. Sie stehen bereit vor deiner Tür. Dafür hast du sie aufgenommen, sogar von Ketten frei geschwommen. Was nicht wie dieses Tier geschah, der Schmerz ist da, das Kind ist weg, das Weh.